werte Zielgruppe. Der Ende 2018 verstorbene Autor Wolfgang Port war Zeit seines publizistischen Schaffens ein scharfer Kritiker antiamerikanischer und antisemitischer Tendenzen in der Linken. Seine Polemiken gegen die ideologischen Irrwege linker Wohlfühlmilieus waren nicht selten harter Tobak und er kannte dabei, wie man so schön sagt, keine Verwandten. Stets in gewissem Sinne unterhaltsam, aber nicht immer gänzlich nachvollziehbar, prügelte er auf Szenen und Gruppen ein, die er für politisch verblendet oder einfach irre hielt. Mit der nötigen selbstreflexiven Distanz sind weite Teile seiner Artikel und Vorträge auch heute noch überaus erhellend. Der Berliner Verleger Klaus Bittermann sorgt mit seiner Edition Tiamat derzeit für die Wiederveröffentlichung einer ganzen Reihe von Ports Vor- und Beiträgen. In seinem jüngsten Band »Multikulturelle Gesellschaft und Rassismus für den gehobenen Bedarf« dokumentiert Bittermann zwei Vorträge von Wolfgang Port aus den Jahren 1989 und 92. Port hielt die beiden Vorträge, als sich, wie der Klappentext beschreibt, die Grünen noch für Sirtaki und Kebab begeisterten und die Migranten als Bereicherung der Kultur im eigenen Land empfanden. Zur gleichen Zeit wurden aus dem linksalternativen Milieu immer wieder Stimmen laut, die behaupteten, dass die Türken da rausfielen, weil, wie es hieß, wir die eh nie verstanden haben. Schon damals machte sich die Linke Gedanken, wie man den Zuzugsstrom in den Griff kriegen könnte, weil man nicht wollte, so hieß das, dass die ganze BRD ein Industriegürtel à la Sao Paulo wird. Dieses Phänomen versucht Port vor dem Hintergrund der Bundesrepublik als einer spätkapitalistischen, nach Einkommens-, Macht- und Statusgruppen segmentierten Industriegesellschaft zu entschlüsseln. Port plädiert für offene Grenzen und ruft ins Bewusstsein, dass die Zugehörigkeit zur bundesrepublikanischen Gesellschaft nicht auf den Banden des Blutes und der Scholle basiert, sondern auf erworbenen und daher von jedem erwerbbaren Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eingeleitet werden die zwei Vorträge in dem Buch von einem umfangreichen Vorwort des Publizisten Dietmar Dath, der den politischen Kontext der Texte einordnet, hilfreiche Ideologeme benennt und an diversen Stellen gleichsam argumentative Fallen kritisiert. Da Dath seinerseits ein scharfer Kritiker der deutschen Zustände und durchaus kein fauler Schreiber ist, besteht der genannte Band zu einem Drittel aus eben diesem Vorwort. Und dieses, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir Ihnen in dieser Sendung in einer leicht gekürzten Version an die Hand geben bzw. an den Kopf werfen. Die beiden Aufsätze von Wolfgang Port, die das genannte Tiamat-Bändchen zusammenstellt, sind historisch und aktuell zugleich. Sie weisen aber auch voraus in eine böse Zukunft, die wohl niemand verhindern wird. Eine künftige Geschichtsschreibung könnte von der Kenntnis dieser Aufsätze profitieren, indem sie beispielsweise bei der Lektüre lernt, dass und warum man die proto-grüne Alternativbewegung der 70er und 80er Jahre auf gar keinen Fall mit der Alternative für Deutschland des 21. Jahrhunderts verwechseln darf. Das wäre nämlich so falsch wie die Verwechslung der Made mit der Motte. Das eine wird das andere, wenn auch im Fall der Alternativen, unter weitgehender Ersetzung des Menschenmaterials, aber mit vergleichbarer Resonanz und unter Besetzung derselben Stellen im öffentlichen Raum. Dasselbe sind die zwei Stadien nicht. so wenig wie etwa zyklisch wiederkehrende Naturerscheinungen, zum Beispiel Ebbe und Flut oder die ab- und zunehmenden Phasen des Mondes. Seit die Aufsätze, die Port seinerzeit als Vorträge hielt, geschrieben wurden, ist viel passiert. Der erste Text, Multikulturelle Gesellschaft, entstand zum Beispiel mehrere Jahre vor dem Brandanschlag von Mölln, bei dem Faschisten in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992 drei Menschen ermordeten. Der zweite Text, Rassismus für den gehobenen Bedarf, entstand kurz danach. Die Mörder von Mölln legten Feuer, weil sie die Familien, die in dem Haus wohnten, das in Brand gesteckt wurde, hassten. Denn das waren für sie Ausländer, mit denen diese Deutschen sich im Bürgerkrieg zu stehen wähnten. Gerade eben erst ist herausgekommen, dass die Stadt Mölln damals hunderte von brieflichen Bekundungen des Beileids und der Solidarität aus aller Welt den Familien der Toten, den Überlebenden, den Schwerverletzten nicht zustellte, sondern sie ins Archiv nahm. In Deutschland liegt vieles dieser Art in Archiven. Noch mehr davon wird vermutlich gar nicht erst archiviert, sondern gleich weggeschmissen. Wolfgang Port, der Verfasser der Texte, die hier auf dem Weg ins Archiv abgefangen werden sollen, lebte in einem kapitalistischen, bürgerlichen, leidlich-liberalen, mit Einschränkungen demokratischen Staat namens Bundesrepublik Deutschland. Er hasste diesen Staat. Er wusste nämlich, dass die erste Bestimmung dieses Staates, das Adjektiv kapitalistisch, einen Mechanismus benennt, der alle anderen genannten Bestimmungen früher oder später auffressen muss. Selbst die bürgerliche Klasse, jedenfalls aber ihr breiter Hintern, das Kleinbürgertum, kann das, was mit Notwendigkeit aus dem Kapitalismus wird, nicht unbegrenzt überleben. Ob man den Zustand, in dem sich das Gemeinwesen befindet, wenn das passiert ist, überhaupt noch einen Staat nennen kann und nicht besser einen instabilen Waffenstillstand zwischen Banden, hielt Port begründetermaßen für fraglich. Der moderne, also noch einmal, kapitalistische, bürgerliche, liberale, demokratische Staat, den das Bürgertum erstmals im 18. Jahrhundert als Resultat zweier Revolutionen in Frankreich und Nordamerika ausrufen ließ, war dazu gedacht, alles zu regeln, was man zwar zum Funktionieren des Kapitalismus braucht, aber nicht mit Aussicht auf breiten und dauerhaften Erfolg der sogenannten Privatinitiative überlassen kann. Dazu gehören öffentliche Bildung, Infrastruktur, gesundheitspolitische Grundversorgung, Verteidigung des Staatswesens nach außen, Justiz, Polizei solche Sachen. Das war einmal. Selbst Vorkehrungen, die nötig sind, damit die Leute kapieren, dass sie einander nicht wie Fressfeinde im Tierreich bedrängen dürfen, trifft heute kaum mehr eine Behörde. Verzweifelte Individuen mit dem Rücken zur Wand nehmen das deshalb selbst in Angriff. Eben etwa hat Serpil Temis Unvar, die Mutter eines von einem Rassisten ermordeten jungen Mannes namens Ferhat Unvar, angekündigt, sie werde im Namen des Toten eine Bildungsinitiative gründen und dafür Geld sammeln. Gedacht ist an eine Einrichtung, die antirassistische Bildung und Empowerment verbreiten und also zum Beispiel für antirassistische Schulen sorgen soll. Etwas, das ein klassisch bürgerlich-liberal-demokratischer Staat zwingend sicherstellen muss, damit in ihm vor dem Kapital auch wirklich, wie es das Kapital halt braucht, um zu gedeihen, alle gleich sind, nämlich entweder Kapitalbesitzende oder deren Abhängige. Nur nach diesem Kriterium sortiert, nicht nach Herkunft und vergleichbaren Altlasten. Trauernde Mutter erklärt, Zitat, am meisten beschäftigt mich die Situation in den Schulen. Ich denke viel darüber nach, wie oft wir uns über die Schule gestritten haben. Ferhat war ein hochbegabtes Kind, sehr intelligent und sehr lebendig. Manchmal war es nicht einfach mit ihm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Lehrer ein Ausländerkind oft nicht akzeptieren. Ferhat hat immer wieder diese Erfahrung gemacht. Und ich habe immer wieder zu ihm gesagt, du musst mehr arbeiten als die anderen, weil du nicht die gleichen Chancen hast wie die deutschen Kinder. Er hat sich sehr angestrengt. Aber wenn er gespürt hat, dass die Lehrer gegen ihn waren, dann hat er es nicht aushalten können. Es hat mein Verhältnis zu meinem Sohn sehr belastet. Ich hätte mir gewünscht, mit anderen Müttern darüber sprechen zu können. Deswegen möchte ich einen Raum öffnen für antirassistische Bildung und Empowerment in Gedenken an meinen Sohn Ferhat. Wir müssen etwas verändern für die Zukunft so vieler anderer Kinder. Zitat Ende. Diese Frau ist noch viel zu freundlich zu dem Gemeinwesen und dem Staat, deren Sünden und Mängel sie benennt. Es steht schlimmer, als sie sagt. Wie schlimm es steht, ist kein Geheimnis, sondern bekannt. Der Staat selbst lässt es regelmäßig ermitteln und die Ergebnisse dieser Ermittlungen publik machen. So ergab zum Beispiel die Auswertung der Einschulungsuntersuchungen der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am 7. Februar des Jahres 2019, fast 30% der Berliner Erstklässler haben motorische und feinmotorische Störungen. Ein Viertel hat keine Mengenvorstellung und sie können alle keinen klaren Satz formulieren. Am stärksten betroffen von den Defiziten sind arabischstämmige Kinder. Es gibt Menschen, die sich Linke nennen und es dabei fertigbringen, Leuten, die solche Befunde aussprechen, vorzuwerfen, sie würden jene arabischstämmigen Kinder damit diskriminieren. Wo es niemanden interessiert, ob jemand gegen die Wissenslücken und sonstigen Nöte dieser Kinder kämpft, ob jemand ihnen Fertigkeiten zeigt und sie mit ihnen trainiert, ohne die sie nicht die geringsten Chancen der Teilhabe an dem erwerben können, was nötig ist, um frei zu leben, verwahrlosen nicht allein die betreffenden Kinder. Die Gesellschaft selbst verkommt, verblödet und verroht. Was Serpil Temis Unvar ins Leben ruft, nennt man heute eine Nichtregierungsorganisation, auch Non-Governmental Organization oder NGO. Das Wort bringt kein kohärentes Phänomen auf den Begriff, sondern schmiert Verschiedenes ineinander. Defensive Bemühungen, zivilisatorische Minimalstandards zu erhalten oder zu erkämpfen, wie bei Frau Unvar, sollen nach derzeit gängigem Sprachgebrauch ebenso unter besagten Namen fallen wie Almosenunternehmungen schwerreicher Leute, die irgendwelchen Kindern in Afrika Computer schenken oder sich an solchen abwehrenden Impfstoffentwicklungsvorhaben finanziell beteiligen. Aber auch Tarnorganisationen geheimdienstlicher Einflussnahme auf die Politik von Staaten, die noch nicht springen wollen, wenn der Westen und der Norden pfeifen oder mit der Sanktionspeitsche knallen. Das Bild, das von dem Wort NGO gemalt wird, legt nahe, Politik im Sinne des Handelns legitimer Regierungen und ebenso legitimer Opposition gibt es in einigen wichtigen Belangen eigentlich nicht mehr. Nur noch Privatinitiativen von Privatmenschen mit Privatmeinungen. Solche Privatmeinung, wie eben beschrieben, ist inzwischen der Sozialismus, der eigentlich nicht privat, sondern ziemlich universell gemeint war, aber eben auch, der entschieden partikularistische Rassismus. Als die Überzeugung, man sei selbst unabänderlich und unhintergehbar mehr wert als die Angehörigen einer anderen Herkunftsgruppe, ist die Privatmeinung Rassismus selbstredend, falsch, dumm, bösartig und, da an ihr meist gegen jede Evidenz- und Vernunftüberlegung festgehalten wird, auch gemüts-, wo nicht geistesgestört. Sachlich falsch sind Rassismus, Kulturalismus und die anderen abstammungsgruppenbezogenen Menschensortierideologien, weil sie versuchen, etwas auf die menschliche Gesellschaft anzuwenden, das allenfalls in einem hypothetischen Naturzustand unter nicht sprachfähigen Wesen, die sich weder erinnern, noch vorausplanen, noch lügen oder sich verstellen können, funktionieren könnte. Die Bewertung von Individuen nach an äußerlichen Merkmalen ablesbaren Dispositionen des Verhaltens. Von diesem Quatsch Befallene stellen sich an, als könnte ihnen nie jemand aus der für minderwertig gehaltenen Gruppe begegnen, die oder der mehr weiß, mehr kann, mehr drauf hat als sie selbst. Der spezifische Rassismus, der sich weiß nennt und gegen Leute stinkt, die er schwarz nennt, tut beispielsweise so, als könne er sich sparen, herauszufinden, was mit den Menschen, die zur schwarzen Gruppe gehören, los ist. Ob sie beispielsweise als Ärztin oder Statiker im Krankheits- oder Bauvorhabensfall auf bessere Lösungen eines Problems kommen als erkrankte oder obdachbedürftige weiße Idiotinnen und Idioten. Dass das nicht hilfreich ist, wurde noch den Dümmsten klar, als immer mehr Gruppen im Zuge der Durchsetzung des kapitalistischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes die Türen zu allerlei ihnen vorher verschlossenen Qualifikationserwerbsinstitutionen geöffnet wurden. Das fähige Mitglied einer verachteten Gruppe ist nicht einfach eine Ausnahme von einer Regel, sondern der Beleg für die These, dass die Regel Gruppe X bringt keine fähigen Leute hervor, in einer komplizierten, arbeitsteiligen, auf Wissenschaft und Technik angewiesenen Gesellschaft vollkommen wertlos ist. So eine Gesellschaft braucht ja fähige Leute, nicht solche mit irgendeinem Ahnenpass. Und das Schlimmste für die Rassen- und Kulturbekloppten ist die schlichte Wahrheit, dass das Wort fähig, je differenzierter das Gemeinwesen wirtschaftet und lebt, aufgrund der wachsenden Ausdifferenzierung immer neuer Bedürfnisse so unglaublich viel Verschiedenes bedeuten kann. Dass früher oder später der Spruch, irgendetwas, das gebraucht wird, kann jede und jeder, schlichtweg stimmt. Spätestens hier wirft man, wenn man keinen Dachschaden hat, die ganze Sortiererei nach Äußerlichkeiten statt nach individuell zu ermittelten Potenzialen auf den Müll, wo sie hingehört. Falsch also ist das alles. Und deshalb krallen sich nur böse, dumme und verrückte Leute daran fest. Sollen sie? In den kapitalistischen, bürgerlich-liberal-demokratischen Staaten des sogenannten Freien Westens und Nordens war der ganze Zusammenhang nach 1945 und vor 1990 ja einigermaßen bekannt. Zwar nicht überall, aber doch weitgehend genug, dass Rassistinnen und Rassisten in Erwartung negativer sozialer Sanktionen oft vorgaben, keine zu sein. So redeten sie statt von Rassen und Genen lieber von Kulturen. dieses zeitweise gehäuft beobachtbare Ausweichmanöver, also das Gerede von Kulturen statt von Rassen und Genen, macht Wolfgang Port in den Texten, die das vorliegende Büchlein kombiniert, mit größter Effizienz zunichte. So knapp und allemal erschöpfend wie hier ist kaum je begründet worden, dass und weshalb eine halbwegs ehrbare Sozialwissenschaft die Kulturen, von denen verlarvter Rassismus redet, nicht ernster nehmen darf als eine halbwegs seriöse Biologie, die eigentlich gemeinten Rassen nehmen würde. Wer Ports Argument begriffen hat, kann Muslime nicht anders behandeln wollen als Scientologen, Evangelikale oder Betriebswirtschaftsgläubige. Genau dafür trat Port persönlich logischerweise ein. Allerdings mit einem Haken oder sagen wir Häkchen dran, einer Achillesferse, einem angreifbaren Punkt. Damals fiel das nicht ins Gewicht. Es galten noch günstige Voraussetzungen, die sich seither als vergänglich erwiesen haben, was Port in späteren Arbeiten deutlich genug gesagt hat. Die politische Konsequenz aus seiner Demontage von Rassismus und Kulturalismus, die Port aber damals zog, lautet jedenfalls wörtlich, Zitat: Vielleicht werden Sie abschließend von mir wissen wollen, was man für die Ausländer in der Bundesrepublik tun soll. Man soll sie als die Einwanderer betrachten, die sie sind. Man soll ihnen schleunigst einen deutschen Pass verschaffen. Im Übrigen soll man sie endlich in Frieden lassen und, was die notwendige Anpassung und Integration dieser Menschen in die hiesige Gesellschaft betrifft, so soll man ruhig auf die segensreiche Wirkung einer Kraft vertrauen, die schon ganz andere Leistungen vollbracht hat. Ich meine damit den ganz ordinären Konsum, also das, was wirklich passiert, wenn wir uns in der griechischen Kneipe einen Rezina-Rausch mit Sirtaki-Gedudel oder die Eintrittskarte für den Flamenco-Kurs kaufen. Lauter Waren, die gleichberechtigt neben dem Videorekorder oder dem Skiurlaub stehen und mit Kultur, Gottlob, ebenso wenig zu tun haben wie diese. Zitat Ende. So ließ sich getrost reden, als es noch Flächentarifverträge, ordentlichen Kündigungsschutz, breiten Gesundheitswesen und all die anderen Klassenkompromissprodukte und Ruhigstellungsangebote gab, die nach dem Mauerfall in der BRD abgeräumt wurden. Konsum als Integrationsinstrument, von dem Port völlig richtig implizit sagt, dass auch die sogenannten Einheimischen darauf angewiesen sind, weil sie ebenso wenig wie die Einwanderer von Geburt an in irgendwas integriert sind, setzt Grundexistenzsicherheit voraus. Wer Angst hat, arbeits- oder obdachlos zu werden, wer im Krankheitsfall schnell pleite ist, schlemmt und tanzt nicht gern. Die herrschende Klasse und ihr Personal wissen das, pfeifen aber darauf, wenn Lohnnebenkosten zu drücken sind oder sich auf sonst eine Art ein größeres Stück vom Mehrwert für ihresgleichen abzwacken lässt. Der leidige Herr Horst Seehofer zum Beispiel, der heute gegen die Belastung des deutschen Sozialsystems durch unerwünschte Zuwanderung mault, hat dieses Sozialsystem als Gesundheitsminister einst selbst nach Kräften durchlöchert. Jede rechte Klage über abgehängte Deutsche funktioniert seit mindestens 20 Jahren nach dem Haltet-den-Dieb-Schema. Wenn man den Kulturalismus nicht ernst nehmen muss, wo, wie Port richtig sagt, das Gemeinwesen über Konsum und Freizeitklimbim leidlich befriedet werden kann, was passiert dann, wenn es immer weniger Sicherheit, auch weniger Freizeit gibt, nur noch Arbeit, selbst für die modularen Jobs der Gegenwart als Homeoffice-Knast oder mobile Dauererreichbarkeit und für die nicht in Lohn und Brot stehenden irgendein Abfall zwischen Hartz IV und bedingungsloser Grundbetäubung? Angst, Frust, Wut, Ressentiment, die man leicht leiten kann auf Ziele des Hasses, welche sich im Kulturfadenkreuz einrichten lassen. Da sind wir jetzt. your phones and the things that you heard. A dog's loyalty means nothing if it's fortune's told by the things that you heard. And now you're just a lover, yeah, you're just a lover, yeah, you're just a lover, action figure. Just another beauty. With your last words, say goodbye to ya. Hopes and dreams left to rot with the judged by your faults and the things that you standing on the podium staring at her. Hollow eyes shine as you're infected by the. And now you're just a lover. Yeah, you're just a lover. Yeah, you're just a lover. Action figure. Damit die Lage so beschissen werden kann, muss allerdings nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine politische Voraussetzung gelten, deren Umrisse ab spätestens 1990 im Werk von Wolfgang Port eine große Rolle spielen. Der Charakter der Staatlichkeit im Kapitalismus muss sich verändern. Wie dies geschah, versteht man, wenn man Ports Texte aus jener Zeit mit dem vergleicht, was heute die Nachrichten berichten. Auch das macht die Texte eminent nützlich. Die politische Landschaft musste, damit alles so kommen konnte, wie es jetzt ist, günstiger werden für Verlierer, die Verlierer hassen. Von deren Gemütslage und Ideologie machen sich viele eine grundverkehrte Vorstellung. Man hält, was so ein Mensch denkt, für auf naive Art zustande gekommen. Person A, ein Verlierer, macht mit Person B, auch Verlierer, eine schlechte Erfahrung oder hört und sieht Übles über Person B und Leute wie sie, also irgendeine Subpopulation der in einem gegebenen Setting anzutreffenden Bevölkerung. Fortan hasst Person A die Gruppe, der sich Person B zurechnen lässt. Diese Theorie ist so wenig wahr wie die Überzeugungen, deren Zustandekommen und Beharrungskraft in den Köpfen sie erklären soll. Dass sich das so verhält, zeigt Port mittels einer der grellsten Passagen, die er je geschrieben hat, in Rassismus für den gehobenen Bedarf. Da springt er mit einer Population derb um, zu der zum Beispiel meine Freundin und deren sehr nette Eltern gehören. Menschen aus der ehemaligen DDR, umgangssprachlich Ossis. Wollte ich der naiven Theorie von der Entstehung des Rassismus durch schlechte Erfahrungen oder Ängste glauben, müsste ich diese Passage im Namen meiner Lieben fast persönlich nehmen. Erklärt Port doch, er habe sich vorgenommen, von jenen Leuten, Zitat, einmal so zu reden, wie hier im Westen eigentlich jeder von ihnen denken müsste, der nur etwas gesunden Menschenverstand und ein halbwegs intaktes moralisches Urteilsvermögen besitzt. Zitat Ende. Es sei das Gebrüll der Ossis im Herbst 1989 von wegen Freiheit und Demokratie offensichtlich Betrug gewesen. So riefen sie nur, weil sie unseren Luxus wollten. Jetzt aber gönnten sie den Ärmeren von anderswo nichts, fielen im Gegenteil über diese her und verlangten, dass wir, die Westler, nun Sozialisten sein sollten, ihnen die Rente und Krankenkasse bezahlen und obendrein Fabriken schenken. Die Stelle war seinerzeit berüchtigt. Wer dem Autor Port übel wollte, grunzte von Umkehrung des Rassismus und antideutschem Hass. Es gab aber auch ein paar Individuen, Gruppen und Grüppchen, die sich das Gedankenspiel wortwörtlich zu eigen machten, dabei den gierigen und herzlosen, gleichzeitig rebellischen und autoritären, völkischen, asozialen und zum Mitgefühl unfähigen Ossi als Reinform des im Westen nur durch Konsum gebändigten Deutschen schlechthin verstanden. Und aus Ports polemischen Spitzen ein Bekenntnis machten nach der Devise: Wenn Port so oft so viele richtige Dinge sagt und wenn er bei den Dummen deshalb als antideutsch verhasst ist, dann werden wir jetzt eben antideutsch und tragen seine Bücher als Monstranz vor uns her, weil sie uns fortan das Denken ersparen. Port selbst dachte weiter. Er hat auch diese Leute, wie alle Bewegungen nach dem Zerfall derjenigen, in der er politisiert wurde, von sich gewiesen, abgewehrt, so gut er konnte. Verloren gegangen war da längst jedes Bewusstsein davon, dass Ideen ihre Kontexte haben. Dass also zum Beispiel der derben Ossi-Stelle eine andere vorausgeht, die dem heuristischen Zweck das erkenntnisgerichtete Moment der Überlegung erläutert, welche nämlich nicht einfach als Schmähung beliebiger Watschengesichter gemeint war, sondern als Einwand gegen die naive Theorie der Rassismusentstehung aus schlechten Erfahrungen oder Ängsten. Obgleich nämlich, wie Port sagte, die Ossis eine Gruppe bilden, die jedem hier verhasst sein müsste, entsteht kein offener Streit. Begründete und berechtigte Abneigung gegen sie ist zwar latent vorhanden, aber sie artikuliert sich kaum. We'll be right back. Bevor jetzt jemand mit Ossi-Witzen aus der fraglichen Ära als Gegenbelege kommt oder mit Anekdoten über Schlägereien, bei denen im Osten Wessis und im Westen Ossis ins Krankenhaus geprügelt wurden, bitte ich um den Versuch des Nachvollzugs von Ports Gedanken, der ausgeschrieben lautet: Wenn der Rassismus so entstünde, wie die Naiven sagen, hätten wir jetzt einen riesigen neuen. Nehmen wir zum Vergleich die Gegenwart und die jüngste Vergangenheit. Was war und ist in der Bundesrepublik seit 2015 los? Wie wird über die geredet, privat wie öffentlich, in allen Medien, die seit damals von anderswo kamen? Wie wenige aber waren das, verglichen mit dem schlagartigen Bevölkerungszuwachs durch den Anschluss der DDR? Und wie seltsam ist der Unterschied in der öffentlichen Reaktion? Erklären kann man ihn, wenn man den Rassismus oder Kulturalismus oder wie immer sich der Mist nennt, nicht als psychologischen Vorgang der Traumabewältigung oder Angstabwehr versteht, sondern als einen Strauß aus Handlungen und Äußerungen, die den Charakter einer Bewerbung haben. Gesucht wird eine Anstellung als Henkerin und Henker bei einer vorhandenen oder aufstrebenden Macht. Man bietet sich an. Als Port seine Sätze über die Ossis schrieb, war eben keine Macht da, schon gar nicht im Westen, die das gegenseitige Einander-Abschlachten von Leuten, welche sämtlich Deutsche sein sollten, ernsthaft wünschte. Während sich im Gegensatz dazu sowohl der Spiegel wie der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble so ihre öffentlichen Gedanken darüber machten, wie viel Asylanträge das Land wohl noch verkraften würde. Wer auf die demnach Unerwünschten, jedenfalls als Ziele markierten, losging, erntete Verständnis, Interviews und Überlegungen darüber, ob es nicht an fehlenden Jobs und Jugendzentren lag, dass da welche ausrasteten und diese fürsorglichen Signale wurden verstanden. Darauf lenkte Port die Aufmerksamkeit, nicht nur in der zitierten Stelle, sondern in allem, was er damals schrieb, sozusagen von allen ihm zugänglichen Seiten, und wurde trotzdem oder gerade deswegen nicht verstanden. Ein Bild der Annexion und Auslöschung der DDR will er in den Arbeiten jener Zeit gar nicht geben. Das verspricht er nirgends, schon gar kein vollständiges. Was aber überhaupt kein Beinbruch ist, er hat ja eine umfangreichere Geschichte zu erzählen. Die vom Ende der bürgerlichen Zivilisation nämlich. Für diejenigen Teile der konkreten deutschen Angelegenheiten, die er deshalb so wenig behandelt, wie die offizielle Historiografie das je getan hat, gibt es genügend Quellen, die leicht auffindbar sind. Von Zeugnissen derjenigen, die zwar im Osten gelebt haben, einige Kriterien für den Ossi erfüllten oder erfüllen, aber gerade nicht so dachten und agierten wie die von Port aufs Korn genommenen. Bis hin zu den weggedrückten und überschriebenen Erfahrungen der von allerlei Rechten und Nationalbesoffenen ohnehin nie als deutsch wahrgenommenen Leute, die sich in dem von Lydia Lirke und Massimo Pirinelli herausgegebenen Buch »Erinnern stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive« aus dem Berliner Verbrecherverlag äußern. Den Rassismus, ob kulturalistisch verbrämt oder pur, interessiert das alles natürlich nicht. Wer ihn oder sonst einen Wahn pflegen will, darf das im klassisch-kapitalistisch-liberalen, demokratisch-bürgerlichen Staat privat durchaus tun und den eigenen Umgang danach einrichten. Nur Behörden sind daran gehindert. Zur Norm aber wird Rassismus oder ein anderes Muster verwandter Art, wo der Staat mitmacht, fördert, den ordnungsstiftenden oder wahrenden Platz räumt. Der Nationalsozialismus begann lange vor Hitlers Machtantritt mit Richtern, die bei SA-Ausschreitungen ein Auge zudrückten und Polizisten, die sie durchwinkten. Als im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen der Mob über Tage eine Wohnheimanlage terrorisierte, schrieb Port über diese Vorgänge, die sich nicht im Geheimen, sondern vor laufender Kameras abspielten. Zitat: Wer sich telefonisch beim Bonner Innenministerium erkundigte, ob die staatliche Ordnung noch existiere, der bekam vom wachhabenden Beamten der Sicherungsgruppe zu hören, die Frage stelle man sich dort auch. Und dramatisch weiter. Die folgenden Wochen reproduzierten dann Tag für Tag die zentrale Erfahrung dieser Nacht, nämlich die Erfahrung absoluter Ohnmacht. Wurden Verantwortliche für die Polizeitaktik überhaupt versetzt? So wurden sie, wie beispielsweise ein Subjekt namens Cordus, befördert. Nicht ein einziges Regierungsmitglied trat zurück. Offenbar wusste jeder über alle anderen zu viel. Nicht mal untere Chargen wurden zur Beruhigung der Öffentlichkeit und der Auslandspresse geopfert. Zitat Ende. Streng nahm Port das Milieu in den Blick, das er damals genauer sah als irgendwer sonst. Zitat: Stillschweigen zur Tagesordnung ging auch über, was sonst in der BRD bei jeder Gelegenheit schier aus dem Häuschen geraten war. Die Unterschriftsteller, die Ärzte für den Frieden, die kritischen Juristen, die bekenntnisfreudigen Pfaffen, die Müllfanatiker, die Theatermafia. Wer immer eingestimmt hatte in das schrille Gekreische, das mit dem Golfkrieg ausgebrochen war, schwieg nun still. Zitat Ende. Kritik an jenem Milieu gehörte für Port integral zur Gesellschaftskritik, nämlich als weit über Milieubelange hinaus aussagekräftige Grenzfalluntersuchung. Diese Praxis aber sah er zugleich als extrem bedroht und zeitweise annähernd sinnlos an, auch unter dem Eindruck von Rostock. Völlig unklar war damit geworden, was das ganze Gesellschaftstheoretisieren eigentlich noch soll. Offensichtlich war keiner mehr willens oder fähig, im entscheidenden Augenblick etwas Richtiges zu tun. So Port. Ihm blieb nichts übrig, als das Verfassen einer Einladung dazu, eben darüber zu diskutieren, von der er dann nur vermelden konnte, auf irgendwelche Resonanz sei sie nicht gestoßen. Das hat ihn 1992 allerdings nicht überrascht, denn er kannte den Sachverhalt schon und hatte sich dazu geäußert, 3 Jahre vorher, 1989, im Vorwort zur Textsammlung »Ein Hauch vom Nerz«, wo er eine Geschäftsaufgabe bekannt gab. Er wolle, so annoncierte er dort, eine Tätigkeit aufgeben, die eine schlechte Gewohnheit zu werden drohte. Die Tätigkeit hatte 2 Gesichter. Port war Gesellschaftstheoretiker einerseits und Polemiker andererseits. Er stellte also sowohl ideologiekritische Analysen wie provozierende Interventionen wieder die soziale Trägerschaft der kritisierten Ideologien her. 1989 nun fand er sich am aussichtslosen Ende einer Entwicklung wieder, die den Ideologiekritiker auf doppelte Weise arbeitslos macht. Sein Job setzt ein Bewusstsein voraus, welches bestimmte Ziele propagiert und sich dabei in Widersprüche verwickelt. Die Bürger preisen den freien Markt im Namen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Ideologiekritiker zeigt, dass der freie Markt und die Freiheit einander auf die Dauer eher ausschließen als bedingen. Die Friedensfreunde verlangen, um des Weltfriedens willen, nach nationaler Souveränität für die Deutschen. Der Ideologiekritiker erinnert daran, dass nationale Souveränität im Allgemeinen und die der Deutschen besonders nach den Regeln der Erfahrung wie der Logik nur einen neuen Krieg zum Resultat haben kann. Dieser Abgleich von kohärenten Ideologemen mit der Wirklichkeit erübrige sich indes, wenn an die Stelle halb geglaubter, halb durchschauter Irrtümer in grundsätzlichen Fragen das permanent betriebene, offenkundige, nur den Interessen des Augenblicks dienende Schummeln und Mogeln tritt, das er in der seinerzeitigen staatlichen Politik verwirklicht sah. Und wenn dazu dann überhaupt das gesellschaftliche Bewusstsein sich nicht mehr in Widersprüche verwickelt. Vermeintliche Linke, die mit patriotischen Sprüchen und anderen Parolen aus dem Propaganda-Arsenal der Rechten den sozialen Fortschritt vorantreiben und den Frieden festigen wollen, sind ein Gegenstand der Ideologiekritik. Kein Gegenstand subtiler Ideologiekritik, sondern Zielscheibe härterer Attacken muss hingegen der Rassistenklüngel sein, der ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Er meinte die Republikaner des vormaligen SS-Mannes und zeitweiligen SPD-Sympathisanten Franz Schönhuber.